Herr Gustavsson und der siebte Tag. Ein Schriftsteller entdeckt den Sabbat. Eine Sendung von Ulrike Grob. Es gibt ja wenige Erfindungen der Menschheit, die so unerhört erfolgreich geworden sind. Außer ein paar ungewöhnliche missgelungene Diktaturen gibt es ja keine Stelle in der Welt, wo man nicht an dem siebten Tag ruht. Der Ruhetag ist also eine sehr wichtige Sache geworden. Ein vielgereister schwedischer Schriftsteller, der sich über den Sabbat Gedanken macht und die Idee des siebten Tages lobt. Sein Name Lars Gustafsson. Als Professor für Philosophie in Amerika lebend, glaubt er, in einer Renaissance des Sabbat einen Schlüssel zu erkennen für die Lösung wesentlicher Konflikte der Zivilisation. Der 61-Jährige hat seit je die Widersprüchlichkeiten der menschlichen Existenz beobachtet, miterlebt und aufgezeichnet und so das Material für sein Denken und Schreiben gefunden. Bekannt geworden ist er in Deutschland vor allem mit Büchern wie »Der Tod eines Bienenzüchters«, den Aufzeichnungen eines Mannes, der sich zum Sterben in die Natur zurückzieht und zuletzt mit den Romanen »Nachmittag eines Fliesenlegers« und »Geheimnisse zwischen Liebenden«. Was ich schon in seinen frühen Werken angekündigt hatte, sein Interesse an Philosophie, Metaphysik und Religion, aber auch an den modernen Sozial- und Naturwissenschaften, hat der Schriftsteller-Philosoph in den Romanen der vergangenen Jahre immer weniger verborgen und so tritt ein wesentlicher Antrieb seines Erzählens offen zutage. Es ist die Auseinandersetzung mit den Grundfragen der menschlichen Existenz. Ort der Handlung, die Seiten zwischen zwei Buchdeckeln. Darsteller, der Autor und seine Figuren. Gustafssons Erkenntnisinteresse ist aufklärerisch zu nennen. Seine literarischen Formen wurden in all ihrer Vielfalt gelegentlich schon, mit kritischem Unterton versteht sich, als postmodern bezeichnet. Wer ist dieser Lars Gustafsson? Geboren am 17. Mai 1936 als Sohn eines Kaufmanns in der mittelschwedischen Provinz. Studium der Sozial- und Literaturwissenschaft, der Philosophie und Mathematik in Uppsala und Oxford. Promotion mit einer Arbeit über Ludwig Wittgensteins Schule der sprachanalytischen Philosophie. 1962 bis 1972 Literaturredakteur in Stockholm, zahlreiche Romane, Essays, Gedichtbände. In Deutschland wurde Gustafsson zuerst als Lyriker bekannt, übersetzt von Hans Magnus Enzensberger. Dann machte sein Erfahrungsbericht über die 50er und 60er Jahre, der unter dem Titel »Herr Gustafsson persönlich« erschien, Furore. Seine Romane der späten 60er und 70er Jahre beschäftigten sich vor allem mit der Autonomie des Subjekts unter den Bedingungen des modernen Wohlfahrtsstaates. Aus einem Pamphlet gegen die schwedische Sozialbürokratie zog Gustafsson die persönliche Konsequenz und siedelte in die USA über. In den 80er Jahren verlegte sich der Romancier vor allem auf Essays und Streitschriften. Im vergangenen Jahrzehnt hatte sich wieder verstärkt dem Roman zugewandt. Zahlreiche Preise und Mitgliedschaften belegen die Wertschätzung des Schriftstellers. In Schweden erhielt er mehrere namhafte Literaturpreise und auch in Frankreich erhielt er Ehrungen. In Deutschland wurde Gustafsson schon in den 70er Jahren in die Akademie der Künste in Berlin und in die Akademie der Wissenschaften und Künste in Mainz aufgenommen. Heute lebt Lars Gustafsson in Austin im amerikanischen Bundesstaat Texas und unterrichtet besonders begabte Studenten in einem speziellen Förderprogramm. Seine Fächer sind Philosophie und Logik, aber es kommt schon einmal vor, dass er ein Seminar über Literatur oder über den Filmemacher Ingmar Bergman veranstaltet. Die anregende intellektuelle Atmosphäre der akademischen Welt bildet den lebendigen Hintergrund, vor dem Gustafssons Literatur entsteht. Und sie bildet ein glaubwürdiges Ambiente für die Diskussion philosophischer Fragen. Doch keine Angst, hier ist niemand, der den amerikanischen Campus schönschreibt. Obwohl Gustafsson sicherlich im altmodischen Sinne ein gelehrter Mann ist, spricht aus ihm kein Poeta Doctus, kein Schriftsteller, der andere belehren will. In seinen Büchern sind neben der akademischen noch ganz andere Welten und Milieus zu finden. Ein amerikanischer Rabbiner auf Europareise, eine illegal in Texas lebende kolumbianische Putzfrau, ein schwedischer Fliesenleger, der in kafkaeske Situationen gerät. Weiterhin treten zum Beispiel auf Gott in Gestalt eines Magnetfeldes, ein polnischer Barockfürst namens Sigismund, eine rothaarige Philosophin in Berlin und ein millionenschwerer texanischer Public Relations Manager. Sie alle eint der anspruchsvolle philosophische Kern, den Gustafsson mit leichter Hand in ihre Schicksale pflanzt. Lars Gustafsson verfügt über ein unermessliches Reservoir an Geschichten, Stoffen und Figuren. Kurzum, er weiß, wie man Seiten füllen kann, ohne dass sich die Leser um ihre Lebenszeit geprellt fühlen. Und es gibt sie, die eingefleischten Gustafsson-Fans. Und dies in gar nicht so geringer Zahl, wie Übersetzungen in viele Sprachen und gute Verkaufsziffern beweisen. Vielleicht, weil Lars Gustafsson um all dies weiß, plagt ihn gelegentlich ein kleiner Zweifel, ob er das Recht habe, seiner Lesergemeinde mit immer neuen Werken die Lebenszeit zu stehlen. Wenn man ungefähr, ich weiß nicht, vielleicht 50 Bücher geschrieben hat, dann wird die Stille, das Schweigen und die Ruhe, wird etwas mehr und mehr Wichtiges. Ich glaube, literarische Aktivität ist immer mit einer gewissen Unruhe verbunden. Ich denke an Tranströmers, Thomas Tranströmers Zeile, du slipper dümm, du kannst spielen. Wenn du spielen kannst, entgehst du, wirst du den Tod entgehen. Der Gedanke ist, dass wenn du weiterspielst, darfst du leben. Viele Autoren haben sicher dieses Gefühl. Es wird mir wichtiger mit den Jahren, die Stille. Die stillen Zonen in uns zu finden und das ewige innere Reden ein bisschen zu beruhigen. So beschreibt der Schriftsteller seinen Versuch, für den siebten Tag der Woche als Ruheinsel der Menschheit zu plädieren. In der Idee des Sabbat erkennt Gustafsson über alle Kulturen und Religionen hinweg etwas, das, wie er sagt, alle Menschen ein bisschen angeht. Was fasziniert einen Mann wie ihn an der Idee eines interreligiösen Sabbat als Gemeinsamkeit zwischen den Menschen der Gegenwart? Was bringt ihn dazu, den siebten Tag doch immerhin so wichtig zu finden, dass er anlässlich einer Gastprofessur am Warburg-Haus in Hamburg im vergangenen Winter sogar ein wissenschaftliches Symposium unter dem Titel »Sabbat und Zivilisation« abhielt? Ausgangspunkt jeder Beschäftigung mit dem Sabbat ist die Beschäftigung mit biblischen Texten. Die Grundlage des Gesetzes vom Ruhetag ist bereits im Alten Testament zu finden. Dort heißt es im 20. Kapitel des 2. Buch Mose: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was drinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das Wort Schabbat bedeutet auf Hebräisch die Unterbrechung jeder schöpferischen Tätigkeit oder auch die Ruhe, vielleicht auch der Abschluss. Der Sabbat erinnert zum einen an die durch die Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft erlangte Ruhe. Erst durch die Flucht des Volkes Israel aus Ägypten wurde das Ausruhen von der Arbeit möglich. Die Knechtschaft war vom Fehlen dieser Erholungszeiten gekennzeichnet. Zum anderen ist die Heiligung des Sabbat ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Gläubigen Juden ist es streng verboten, am Sabbat zu arbeiten, unabhängig davon, ob man diese Arbeiten für anstrengend hält oder nicht. Von alters her waren 39 schöpferische Arbeiten und zahlreiche damit in Verbindung stehende Nebentätigkeiten vom Arbeitsverbot des Sabbat betroffen. Darunter so existenzielle Tätigkeiten wie Feuer anzünden, Kochen, das Tragen von Lasten, das Schreiben oder das Zurücklegen weiterer Wege. Mit der Moderne ist das Verbot technischer Handgriffe dazugekommen, wie das An- und Ausschalten von elektrischen und elektronischen Geräten, das Telefonieren oder Reisen. Auch das Autofahren ist tabu. Nur die Verpflichtung, Menschenleben zu retten und Kranken zu helfen, steht höher als das Sabbatgebot. Lars Gustafssons Eintreten für den Sabbat könnte auf den ersten Blick als Marotte eines weltmüden Schriftstellers erscheinen, als Schrulle eines Zivilisationskritikers, als Protest eines Gewerkschaftsfunktionärs. oder gar als Missionsversuch in der Folge seiner Konversion zum Judentum. Denn vor 15 Jahren trat der im schwedischen Lutheranertum Aufgewachsene zur mosaischen Religion über. Gustafsson bezeichnet seinen Übertritt zum Judentum, über den er in seinem Buch »Palast der Erinnerungen« einen umfangreichen Text verfasst hat, als Endpunkt einer langen und langsamen Entwicklung. Es ist sehr christlich, Konversionen als etwas sehr Dramatisches zu betrachten. Also Saulus auf dem Weg zu Paulus ist ja ein Paradigma. Konversionen zum Judentum sind, glaube ich, fast immer sehr undramatisch. Es gibt keine Lichterscheinungen und plötzliche Durchbrüche von starken Gefühlen. Ich sollte natürlich nicht für alle jüdischen Konvertiten reden, aber ich fand im Judentum eine bessere Formulierung als früher. Das Christentum ist problematisch, weil es unbegreiflich ist. Vielleicht behauptet jemand, das Judentum sei auch unbegreiflich. Die Religionen dienen dazu, unbegreiflich zu werden. Aber für mich wurde die Welt, die irdische Welt, ein bisschen leichter zu formulieren. Doch von der Idee, dass Gustafsson nur deshalb für den Sabbat eintritt, weil er sich zum Judentum bekennt, bleibt nichts übrig, wenn man das Glück hat, ihn kennenzulernen und mit ihm zu sprechen. Dann wird sofort deutlich, dieser Schriftsteller ist kein religiöser Schwärmer und auch keiner der Opportunisten, die in dieser säkularen Zeit mit lautem Bekenntnis nach der Rückbesinnung auf alte Werte rufen oder gar aus Angst um das Heil der Welt eine fundamentalistische Kehrtwendung machen und damit doch nur in die Schlagzeilen möchten. Von Lars Gustafsson hingegen kennt man schon lange die Lust an intellektuellen Querschüssen gegen den Zeitgeist. Und meist lag der Autor mit seinen Zeitdiagnosen richtig, egal ob man seinen Abgesang auf die kommunistische Idee betrachtet, den Gustafsson unter dem Titel Utopien bereits 1969 anstimmte, als weite Teile der westeuropäischen Linken sich noch sträubten, die sowjetischen Gulags zur Kenntnis zu nehmen und gerade erst dabei waren, den real existierenden Sozialismus in ihr Herz zu schließen. Oder ob es sich um seine frühe Kritik an den Auswüchsen des schwedischen Wohlfahrtsstaates handelt. Unter dem Titel »Risse in der Mauer« hat Gustafsson eine Romanfolge veröffentlicht, die ihm erbitterte Feindschaften eintrug. Dies war in den 70er Jahren, lange vor der offiziellen Krise des Systems, als der schwedische Wohlfahrtsstaat zumindest nach außen hin noch in voller Blüte stand. In den 80er Jahren verlor sich der Erzähler mit seinen Figuren manchmal in der Unübersichtlichkeit der Gegenwart. In den letzten Jahren hat sich Gustafsson, der mit Computer und Internet so leicht und selbstverständlich umzugehen weiß wie mit der griechischen Originalausgabe eines Philosophen, wieder auf seine Stärken besonnen, dem Leser einen roten Faden an die Hand zu geben und ihn, ohne dass er es merkt, durch das Labyrinth der Welt zu führen. Nun also, nach mehr als 40 produktiven Jahren als Schriftsteller, Lyriker und Philosoph, hat Gustafssons Analyse der Gegenwart einen Kristallisationspunkt gefunden. Er sieht unsere Zeit als eine Periode der Ruhe und besinnungslosen Geschäftigkeit. Sein Gegenentwurf, die Erfahrung des Sabbat. Ein sehr typisches Samstagsvergnügen und Sonntagsvergnügen, aber besonders Samstagsvergnügen in den Vereinigten Staaten ist natürlich, dass man fährt zu diesen großen Shopping-Malls. Und ja, ich bin als Jude, aber auch als normaler Mensch geneigt zu sagen, soll man wirklich Transaktionen alle Tage in der Woche tun. Für mich ist es nicht so wesentlich, ob man Schabbat am Samstag oder Sonntag hat. Aber sollte man nicht einen Tag frei von Transaktionen halten? Von Kontrollieren, von Scheckbüchern und Gedanken, von der Steuererklärung und Unruhe, wie man die nächste Miete bezahlen soll. Ich meine, es gibt wirklich ein großer, schrecklicher Ameisenhaufen von Gedanken in allen Köpfen, die mit Transaktionen verschiedener Art verbunden sind. Das ist so eine schreiende Kakophonie. Während in der Gegenwart überall von der notwendigen Flexibilisierung der Arbeitszeiten gesprochen wird und die letzten Ruheinseln der Menschen auf dem Altar der Ökonomie geopfert werden sollen, plädiert Lars Gustafsson für das genaue Gegenteil jener Ideologie der ständigen Verfügbarkeit. Er streitet für die Wiederbesinnung auf eine der ältesten Errungenschaften der Spezies Mensch, für eine der frühesten sozialen Erfindungen der Welt und fordert ein Bewusstsein für den Gegensatz zwischen Arbeit und Stille, zwischen Schöpfung und Ruhe, kurzum zwischen Werk und Feiertag. Der siebte Tag der Woche ist derjenige Tag, an dem, nach dem Bericht der hebräischen Bibel, Gott die Ruhe erschuf. Nachdem er die Welt erschaffen hatte, hielt er inne und brachte, mit dem Vorbild des Sabbat, die Idee der heiligen Ruhe in die Welt. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe da, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Also ward vollendet Himmel und Erden mit ihrem ganzen Heer. Und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er machte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn darum, dass er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die er machte. Wenn Lars Gustafsson den Sabbat als eine der folgenreichsten sozialen Erfindungen der Menschheit bezeichnet, so hat er sicher recht. Zwar liegt der Ausgangspunkt dieser sozialen Errungenschaft in einem religiösen Dokument begründet, dem Alten Testament, doch wer würde heute bezweifeln, dass Religionen über den Umweg des Ethischen immer auch Aussagen treffen über soziale Erfahrungen und dass eine Besonderheit des Sabbat die ihm eigene Kraft ist, ethische Normen und anthropologische Notwendigkeiten mit geistiger Disziplin zu verbinden. Der Sabbat ist der Ruhe gewidmet, dem Studium, dem Gang zur Synagoge, der Familie, übrigens auch der Erotik zwischen Eheleuten, dem Gespräch, dem Spaziergang, dem Gesang, den Zeremonien, den Sabbatmahlzeiten und dem Besuch von Freunden. Während der Woche bezieht sich der Mensch auf die Sachen. Am Sabbat pflegt er die Beziehung zu den anderen Menschen. Die Ruhe und die Stille, das Atemholen der Seele. Kein Wunder, dass sich die Gegenwart von dieser Idee angezogen fühlt. Als Gegengewicht zur alltäglichen Erfahrung der Unrast und der ständigen Beschäftigung durch Arbeit, Freizeit und Medienkonsum. Und dass insbesondere Menschen, die in hohem Maße kreativ sind und wie Lars Gustafsson ein Buch nach dem anderen schreiben, immer wieder die Ruhe, die Stille und die Freiheit von den Dingen der Welt ersehnen. Amerika ist, wenn ich mich selbst zitieren darf, was man nicht tun soll, Amerika ist wie eine Sprache, wo das Alphabet 200 Buchstaben hat. Es ist, ja, in meiner Lebenszeit natürlich, so war es nicht immer, aber es ist während meiner Lebenszeit so unerhört multikulturell geworden und es mischen sich so viele Ideen, dass man kann natürlich nie von der amerikanischen dummen Zeitungen tun das, aber man kann es nicht. Man kann nicht von der amerikanischen Reaktion auf irgendeine Sache reden. Es gibt verschiedene Gruppen und verschiedene Zirkel und verschiedene Opinionen und die können sich sehr verschieden verhalten. Und einige dominieren in einer Periode die Medien, andere nicht. Aber diese Vielfalt ist, hat viel zugenommen und man fragt sich natürlich, ob es zu einem Punkt kommen wird, wo die verschiedenen Systeme nicht mehr miteinander kommunizieren. Aber es ist zunehmend altbabylonische Züge, wenn man mit Babylon eine Stelle meint, wo alle möglichen Ideen zusammenkommen. Manchmal kann Lars Gustafsson nur schwer ertragen, dass seine neue Heimat Amerika niemals zur Ruhe kommt. Flughäfen, Einkaufszentren, alles ist ständig im Betrieb, 24 Stunden am Tage und das an 7 Tagen in der Woche. Das Business ruht niemals. Und das Humane geht zunehmend verloren. Die Banalität der elektronisch gesteuerten, nimmer ruhenden Betriebsamkeit der Welt befremdet ihn immer wieder aufs Neue. Vielleicht, das sagt Gustafsson von sich selbst, ist dies auch kaum verwunderlich für einen Mann, der in der schwedischen Provinz geboren wurde. An seine Jugend erinnert er sich in seinem Buch »Palast der Erinnerung«. Mir ist meine frühe Kindheit als entsetzlich langweilig in Erinnerung. Nicht einmal eine weiße Maus kommt darin vor. Nur ein endloses, mürrisches Warten darauf, dass Papa von der Arbeit nach Hause kommt oder mich zu einem Sonntagsspaziergang mitnimmt. Diese Spaziergänge waren nicht ausgedehnt. Oft führten sie zu einem dürftigen kleinen Park, der Rackwalzhügel hieß, und dort spielten wir simple Formen von Verstecken. Bis zum Alter von 9 Jahren durfte ich kein Instrument anrühren und dann nur eine piepsige Blockflöte, ein typisch kindliches Instrument. Schlittschuhlaufen lernte ich erst, als ich 8 Jahre alt war, und ich glaube, Radeln erst mit 9. Was ich damit sagen will, ist, dass man mich auf eine vorsichtige und kleinbürgerlich ängstliche Art in meiner Entwicklung hemmte. Was es damals in überreichem Maße gab, so sehr, dass das Kind diese Leere und Stille als Langeweile durch jede Faser seines Körpers strömen spürte, ist heute eine Ausnahmeerfahrung geworden. Die Erfahrung der existenziellen Leere des Menschen jedoch wird von der heutigen Hektik nicht verhindert. Im Gegenteil. Die Stille als Gegensatz zur betriebsamen Welt, die Ruhe als Kontrapunkt zur immerwährenden Geschäftigkeit. Diese Gegensatzpaare bestimmen wie ein musikalisches Leitmotiv nicht nur das Leben Lars Gustafssons, sondern auch sein Werk. Den Rhythmus, der diesem Werk inne ist, gab eine immer wieder aufs Neue gestellte Frage vor. Die Frage nach dem Entstehen menschlicher Werte und Normen. In den 60er Jahren suchte Gustafsson voller Unruhe nach dem Neuen, dem Aufbruch, einer anderen Sprache und fand nur die Erfahrung, dass das Individuum verloren ist. Ich sah den Sturm langsam kommen. Er machte mir nicht Angst, sondern er machte mich frei. Er entsprach einem Sturm in mir selbst, aber ich handelte nicht. Ich sah Ideen kommen und sah sie sich blamieren. Ich selbst blamierte mich nicht. Ich sah die Einsicht kommen und sah sie zu Sentimentalität verfaulen, zu Schalen und glücklichen Schuldgefühlen. Ich selbst blieb verschlossen. Wie fing es an, wenn ich mich nur erinnern könnte? Treuloses Gedächtnis. Wenn ich dich darum bitte, dich zu erinnern, dann erinnerst du dich stattdessen an etwas anderes. Wenn ich versuche, mich an meine Ungeduld zu erinnern, dann erinnere ich mich plötzlich nur an Ruhe. Wenn ich versuche, mich an mich selbst zu erinnern, dann erinnere ich mich nur an die Welt, die mich umgibt. Immer größer wurde die Macht der öffentlichen Lüge. Es begann mit kleinen Rissen, Unstimmigkeiten, einem mikroskopischen Abstand zwischen der Welt, von der man redete, und der Welt, die tatsächlich da war. Der Morgenzug sollte laut Fahrplan um 9.40 Uhr in Stockholm ankommen, aber er kam niemals früher als 9.50 Uhr. Eine Kleinigkeit, könnte man meinen, aber sie war da. Die Züge wollten nicht mehr so recht mit dem Fahrplan übereinstimmen, weil man so tun wollte, als führen die Züge schneller, als es tatsächlich der Fall war. So beschreibt Gustafsson in seiner romanhaften und gleichwohl essayistischen Erzählung mit dem Titel »Herr Gustafsson persönlich« das Ende der 60er Jahre. Für den Protagonisten, der im Zustande der seelischen und körperlichen Erschöpfung durch Europa reist und in Berlin eine seltsame Liebesgeschichte erlebt, beginnt in dieser Zeit eine Erkenntnis zu wachsen, dass die wesentlichen Prozesse des Menschseins nicht allein in sozialen, sondern in existenziellen Kategorien zu fassen sind. Die Risse weiteten sich. Immer größer wurde der Abstand zwischen Sprache und Wirklichkeit. Da war eine Lügenmaschinerie am Werke. Und als 1969 um die Weihnachtszeit die Bergarbeiter in den Erzgebieten im Norden aus ihren Gruben herauskamen und erklärten, sie hätten genug, da geschah etwas Bemerkenswertes. Ihre Syntax war rein, verständlich. Und die Funktionäre, die Bergwerksdirektoren, die Minister konnten sich nicht mehr verständlich machen, da ihre Sprache im Vergleich zu dieser verworren, dunkel, vieldeutig, schamlos verschlüsselt war. Und wie groß war mein Anteil an der Lüge? Welchen parallel laufenden Prozessen bei mir selbst entsprach dies alles? War ich ein Lebender oder ein Toter? Mein Freund E. fragte, und was tust du eigentlich in Stockholm? Ich sah vor meiner Teetasse auf, ein Privatmann, nicht besonders erfolgreich, am Ende der 60er Jahre, und antwortete, ich erlebe meine Zeit. Ich zerhacke meine Zeit in kleine Stücke. Ich laufe hungernd von einem Teil meines Lebens zum anderen. Ich sehe in ziemlich deutlichen Umrissen, was geschieht, was geschehen wird und muss. Aber ich überschaue es nicht. Ich zerhacke meine Zeit in kleine Stücke und laufe hungernd von einem Teil meines Lebens zum anderen. Dieses vorläufige Resümee Gustavssons liegt fast 30 Jahre zurück und trifft noch heute die Wahrnehmung vieler Menschen. So auch seines jüngsten Romanhelden, des schwedischstämmigen texanischen Public Relation Managers Dick, der beinahe mit einem Flugzeug abstürzt, als er nach Stockholm reist, weil seine Mutter gestorben ist. Falls wir jetzt sterben, überlegte Dick, wüsste ich gerne, ob es irgendeinen Menschen auf der ganzen Welt gibt, der um mich trauert oder mich vermisst. Jetzt, da meine Mutter tot ist. Tagträume und Erinnerungen vermischten sich, bis das rote Licht in einer neuen Linkskurve unter seine geschlossenen Augenlider drang. Das Leben ist jedenfalls ein ununterbrochener, abschüssiger Hang, an dem es nicht einmal die Möglichkeit gibt, einen Augenblick lang zu verharren. Der Mensch ist ein seltsamer Strudel von Säften, die durch ein zerbrechliches und rasch sich veränderndes Glas fließen. Und doch gibt es keine anderen Augenblicke als die Augenblicke auf Erden. In diesem Augenblick teilte der Kapitän über Lautsprecher mit, das Problem sei gelöst und man nehme jetzt Kurs auf Chicago. Er bitte um Nachsicht für die Verspätung. Mit einem Seufzer der Erleichterung. Erleichterung worüber, dass er nicht tot war, dass er sich endlich wieder ins Netz einloggen konnte, stellte Dick seinen Laptop auf. Er empfand jedes Mal eine eigentümliche Geborgenheit, wenn er ins Netz kam. Die Nabelschnur zu einer anderen Welt. Es war, da er keine andere hatte, doch eine Art Heimat. Rings um ihn her saßen überall Männer in grauen Anzügen. Dazu einige wenige Frauen in maßgeschneiderten Kostümen und mit kurzgeschnittenen Haaren und tippten auf ihren Laptops. Wer kein Gefangener des Cyberraums war, hing stattdessen am Telefon. Dick konnte nicht umhin, vor Kälte zu schaudern. Es war einen Moment lang, als wäre ein Eiswind durch die elegante Lounge gefahren. Vielleicht erklären diese Bilder auch, weshalb Lars Gustavsson in der Idee des Sabbat eine Art Rettungsanker zu erkennen glaubt. Ihm erscheint diese Übereinkunft, sich an einem festgelegten Tag der Woche von allen Forderungen der Welt zu befreien, als eine spirituelle Gegenwehr. Und die Idee des Sabbat werde so zur möglichen Heimat für die Heimatlosen. Denn da die meisten Menschen heute nicht mehr wissen, warum sie leben und ob es jenseits der Naturwissenschaften eine Bedeutung hinter den Dingen gibt, müssen sie sich ihre Welt, ihr geistiges Zuhause, immer wieder neu erschaffen. Heimat ist ja ein so belastetes Wort geworden. Ich verwende anstatt des Wortes Heimat, verwende ich oft das Wort die ursprüngliche Landschaften und meine also damit den Zusammenhang von ursprünglichen Erfahrungen oder sowas. Und wir lesen ja alles, was uns passiert, mit der Hilfe von dieser ursprünglichen Landkarte. Und dann ist es so, es ist fremd und doch nicht fremd. Ganz wie die Idee des Sabbat in einer Epoche, die für die Stille eigentlich keine Zeit mehr zu haben glaubt. Von dieser Frage ausgehend denkt Lars Gustavsson natürlich auch über das Romanschreiben nach, über seinen Beruf und über den jedem Schreiben zugrunde liegenden Konflikt zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit, zwischen der Zeit und der Sprache, zwischen Wahrnehmung und Darstellbarkeit. Die Romanarbeit ist ja ein ewiges Kämpfen mit der Linearität der Sprache. Diese Tatsache, dass erst muss eine Sache gesagt werden und dann eine andere. Und, ich sehe sehr viel in dem Roman als ein Kampf mit dieser Notwendigkeit, erst das eine und dann das andere zu tun. Und aus diesem Kampf können verschiedene Ergebnisse kommen. Die Zukunft der Idee des Sabbat wird nach Ansicht von Lars Gustavsson vor allem von zwei Seiten bedroht. Von religiösen Fundamentalisten und Fanatikern, die ihr Gesetz verabsolutieren, es anderen aufzuzwingen versuchen und so das Gegenteil dessen erreichen, was sie zu wollen vorgeben. Und zweitens durch die Allgegenwart der Kommunikation und den Zwang der Ökonomisierung. Die Welt ist dann nur noch vorstellbar als elektronischer Wille, der von Telefon, Fax und E-Mail diktiert wird. Doch listig verweist Lars Gustafsson darauf, dass der scheinbare Fluch der Technik auch sein Gutes habe. Den Sabbat könne man trotzdem halten. Schließlich habe jedes Telefon, jeder Fernsehapparat und jeder Computer einen Stecker zum Herausziehen. Noch liege es in der Macht des Menschen, sich zumindest im Bereich der Kommunikation die Ruhe des Sabbat zu gönnen, sei es am Samstag, am Sonntag oder notfalls auch an einem beliebigen anderen Tag der Woche. Radio Bremen 2. Geist und Zeit. Das war Herr Gustafsson und der siebte Tag. Ein Schriftsteller entdeckt den Sabbat. Eine Sendung von Ulrike Grob. In Geist und Zeit am kommenden Sonntag, Uwe Birnstein erinnert an die Zeugen Jehovas, die wegen ihres Glaubens im KZ starben. Radio Bremen 2. 20 Uhr. Die Nachrichten. München. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl hat die bayerische Landtagswahl nichts an den Machtverhältnissen im CSU-Stammland verändert. Den Hochrechnungen zufolge verteidigte die CSU ihre absolute Mehrheit mit rund 52%. Die SPD blieb konstant bei 30%. Die Grünen mussten Verluste hinnehmen, schafften aber mit knapp über 5% den Wiedereinzug in den Landtag.